from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu Folge 4 From Downtown, heute mit der Feiertags-Edition am Tag der Deutschen Einheit. Wie es sich für den Tag gehört, gehen wir vom Osten in den Westen mit unserer ersten Preview für die Northwest Division. Bevor wir das machen, ihr habt es letzte Woche schon mal gehört, machen wir so eine kleine News-Section am Anfang, gucken, was in der Woche passiert ist. Bis auf die Media Days und die Training Camps, die gerade angefangen haben für alle Teams, bevor dann die Preseason anfängt, ist nicht so viel passiert, was jetzt Signings oder so angeht. Habt ein bisschen Verständnis, dass wir uns nicht alle Media Days und alle Training Camps von allen Teams jetzt angucken konnten. Ich habe mir mal ein paar rausgepickt. Natürlich habe ich mir die Cleveland Interviews angesehen, da wo LeBron, Kevin Love und Kyrie jetzt das erste Mal zusammen auf der Bühne waren. Was ich da ganz interessant fand, LeBron wurde gefragt, wie denn so dieses Jahr die Beziehung von den Spielern untereinander ist. Im Gegensatz dazu, was letztes Jahr in Miami war. Und er sagte ganz klar, letztes Jahr oder die letzten Jahre war es so, dass er mit seinen Freunden zusammengespielt hat, mit Wade und mit Bosch. Das ist dieses Jahr nicht mehr so. Er freut sich auf die Saison. Er glaubt, natürlich haben die ein gutes Team zusammen. Das ist kein Geheimnis. Aber es ist mehr eine Business-Beziehung auf sportlicher Ebene, als dass es eine Freundschaftsbeziehung war. Was man jetzt daraus macht, ist jedem selber überlassen. Ich glaube, es könnte dazu führen, dass er vielleicht, wenn es dann mal nicht so laufen sollte bei Cleveland, den Jungs die Fehler ein bisschen weniger verzeiht. Ja, ich denke, ist sehr interessant, was er da gesagt hat. Kann man auch sehen, dass er ein bisschen seine Teammates in die Pflicht genommen hat. Er hat auch, glaube ich, auch beim Media Day gesagt, dass es sei Kyries Show. Das zeugt auch ein bisschen davon, ist natürlich fernab jeglicher Realität, ist natürlich LeBrons Team. Aber damit baut er jetzt ein bisschen positiven Druck auf sozusagen. Ich glaube, heute wurde auch getitelt, er hätte in den ersten Trainingssessions schon ein bisschen den Assistenztrainer auf den Platz gegeben und den Jungs gesagt, wo sie spielen müssen und wo sie stehen müssen. Ja, zeigt auf jeden Fall davon, dass das ernst meint und nicht zum Spaßen aufgelegt ist dann in Cleveland. Das denke ich auch. Zweites, was ich mir angeguckt habe, wenn man über Cleveland redet, muss man über Miami reden, durch den Weckern von LeBron James. Es war wie zu erwarten, die Interviews mit Wash und mit Bosch und mit Wade, diese Jetzt-erst-Recht-Haltung. Klar, LeBron ist nicht mehr da, kaum einer hat den Namen tatsächlich in den Mund genommen. Gab ein ganz interessantes Interview mit Mario Chalmers, der nicht mehr von LeBron, sondern von That Guy geredet hat, der das Team verlassen hat. Hat aber dann hinterher direkt wieder relativiert. Also da ist irgendwie kein Hate, kein Hass und sonst was. Die Freundschaft bleibt weiter bestehen. Aber ich glaube, da alle sagen, naja, ohne LeBron, so wie wir es letzte Woche auch gemacht haben, wird das recht schwierig für euch. Wollen sie jetzt den Leuten zeigen, dass sie es halt auch selber können. Drittes Team, selbstverständlich, habe ich mir meine Knicks angeguckt. Ich war positiv überrascht, dass die erste Trainingseinheit der Knicks nur um Defense gegangen ist, tatsächlich. Ich wurde dann ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als ich Bagnani in diesen Defensive-Drills gesehen habe. J.R. Smith war auch da. Ganz genau, J.R. Smith, Bagnani, wir haben halt die üblichen Patienten immer noch im Team. Mal gucken, was das dieses Jahr gibt. Viertes Team, was ich gesehen habe, waren die Lakers. Muss ich sagen, fand ich ganz schön amüsant. Es standen ungefähr gefühlte 180 Reporter um Kobe rum, wie denn die Saison wird, wie er das Team sieht, ob er damit zufrieden ist, als so ein High-Competitive-Guy, wie er nun mal ist, ob ihm dieser Kader reicht. Er hat, glaube ich, so ein bisschen in die Runde geguckt, da haben sich gerade Swaggy P und Carlos Boozer warm gemacht neben ihm. Er musste sich so ein, naja, Lächeln abquälen, muss ich sagen, als er dann über das Team gesprochen hat und mehr denen so diese Robin Hood-Rolle gegeben hat, von wegen, wir sind ja so unbeliebt und wir sind die Ausgestoßenen und keiner wollte die Spieler hier haben. Ja, ich glaube, so hundertprozentig davon überzeugt ist er nicht, aber was soll er andere sagen an dem Media Day? Ja, ich denke, da werden einige Fans violett aus den Ohren geblutet haben. Das wird sich auch während der Saison fortsetzen. Kommen wir dann auch noch in unserer Preview drauf zu sprechen, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es sehr schwierig wird in dieser Saison mit dem Spielermaterial, was die Lakers da haben. Ja, für mich vielleicht, oder ich würde auch gerne noch ein Zitat aufgreifen, was mich ein bisschen hat aufhorchen lassen während des Media Days von Detroit, nämlich, das haben wir eben noch mal kurz besprochen und waren eigentlich beide ziemlich überrascht, dass da eine ziemliche kommunikative Bombe losgelassen worden ist, nämlich von Greg Monroe, dem Spieler, den sie ja nur zu einem Einjahresvertrag resigned haben. Da ging man davon aus, dass er ganz gern mehr Geld haben wollte oder einen längeren Vertrag und dass das nicht so geplant gewesen ist. Aber er hat jetzt beim Media Day folgenden Quote verlauten lassen. Ich lese den mal auf Englisch vor. It's no disrespect to the people working here, but it was just tough for me to agree to another 4 years with new people. Angeblich hat er also auch einen 4-Jahres-Vertrag abgelehnt. Weiter sagt er dann, I can't speak for everybody, but in my case, when talking about leaving Detroit, it was this team specifically. Würde ich ja auch gerne gleich nochmal kurz deine Meinung hören, aber das zeigt auf jeden Fall davon, dass er nicht bei Detroit langfristig und auch nicht mittelfristig bleiben kann eigentlich. Was meinst du dazu? Also gerade an einem Media Day, wo alle Teams sich dahinstellen und sagen, das ist unser Jahr, wir schaffen die Playoffs, wir sind auf jeden Fall besser geworden und, stellt sich derjenige, der um den es den ganzen Sommer ging im Grunde, um sein Gehalt und seinen Vertrag hin, kritisiert unterschwellig den neuen Trainerstab, kritisiert das Make-up des Teams, das in seiner Situation, wo jeder schon vorher sich Gedanken gemacht hat, dass er eigentlich da weg will, das jetzt so offensiv zu kommunizieren. Ich kann mir vorstellen, dass Stan Van Gundy da alles aus dem Gesicht gefallen ist, ehrlich gesagt. Ja, also das fängt auf jeden Fall schon mal schlecht an bei Detroit. Da bahnt sich auf jeden Fall an, dass sich da einiges verändern wird während des Jahres schon. Stan Van Gundy sicherlich nicht so happy, wie du schon gesagt hast. Ja, das war es auch so von den News. Wenn ihr Neuigkeiten habt, natürlich immer losschreiben auf Facebook oder schreibt uns eine Mail. Wir behandeln gerne Sachen, die euch besonders interessieren, ob Spieler sind oder irgendwelche Entwicklungen innerhalb der NBA oder rund um die NBA. Kommen wir also, wie angekündigt, zur Northwest Division, vielleicht als kurzen Überblick. Wir gehen die wieder alphabetisch durch. Wir fangen an mit Denver, kommen dann zu den Timberwolves aus Minnesota. Dann wird OKC behandelt, dann Portland und zu guter Letzt die Jazz aus dem Salzsee, die Utah Jazz. Wie gewohnt auch, was so den Ablauf betrifft. Wir machen mal kurz vorher ein kleines Recap von letztem Jahr, sagen dann, was ist in der Offseason passiert, wie war der Draft. Dann einen kleinen Ausblick auf diese Saison. Ein Player to Watch, den wir uns jeweils aussuchen. Ein Tipp für den Record. Und dann haben wir eine kleine Wette uns ausgedacht. Das müsstet ihr mittlerweile eigentlich auch kennen. Das ist, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, die Denver Nuggets. Letztes Jahr 36 Siege, 46 Niederlagen, 11. Platz im Westen. Bisschen ernüchternd nach den letzten Jahren. 13 Siege waren sie letztlich hinter dem 8-platzierten Dallas Mavericks. Also es war schon einiges, was da gefehlt hat zu einem Playoff-Einzug. Brian Shaw, der neue Trainer, hat ein bisschen schwer sich reingefunden, hat prominent ein bisschen sich überworfen mit Andre Miller, der eine kleine Institution war mittlerweile doch auch in Denver und auch Unstimmigkeit mit Kenneth Faried, der auch recht wenig gespielt hat, da komme ich dann nachher noch drauf zu sprechen, hat dementsprechend auch nur knapp 14 Punkte und 8,6 Rebounds geliefert. Schwächen des Teams waren auf jeden Fall auch die Turnover, 16 Turnover pro Spiel, 28. Platz der Liga und dann natürlich wie bei anderen Teams natürlich auch die Verletzungen. Danilo Gallinari hat gar nicht gespielt, Javal McGee hat nur 5 Spiele gespielt und Ty Lawson und auch Wilson Chandler jeweils mit nur 62 Spielen. Vielleicht letzter Punkt noch von mir, man sieht, wenn ein Team mit Verletzungen zu kämpfen hat, wenn Randy Foy, durchaus ein ganz guter Rollenspieler, 10,8 Field Goal Attempts und 6 Dreier pro Spiel abfeuert. Mehr oder minder einige Rotationsprobleme. Gab auch nie wirklich eine Rotation, nur 3 Spieler haben während der Saison über 30 Minuten gespielt. Das waren Lawson, Chandler und eben Foy. Ich glaube, die Verletzungsprobleme der letzten Saison sind auch so ein bisschen der Grund, warum in der Breite, also in der schlichten Spieleranzahl, dies Jahr in der Offseason nicht so viel passiert ist. Aaron Aflalo aus Orlando ist gekommen, ziemlich guter Wingscorer. Bin gespannt, wie er da seine Rolle findet. Im Backcourt vielleicht mit Ty Lawson, muss man mal sehen. Ich glaube, was die Offensive 2 angeht, einer der talentierteren Spieler auf dieser Position. Er war ja auch schon mal 3 Jahre da dann, ne? Ganz genau. Er war schon 3 Jahre da, ist quasi ein Homecoming für ihn. Er kennt das Umfeld, er kennt das Team, die Franchise. Insofern sollten die Eingewöhnungsschwierigkeiten eigentlich relativ leicht zu handeln sein. Ja, du hast es gerade angesprochen, die Verletzten kommen zurück. Das ist auch so ein bisschen das Thema der Offseason gewesen oder jetzt auch bei den Media Days. Danilo Gallinari ist wieder dabei. J.J. Hickson kommt wieder, JaVale McGee kommt wieder, Nate Robinson nach seiner schweren Verletzung. Alle wieder dabei, geben dem Team, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, ein bisschen mehr Tiefe. Bin gespannt, wie es bei so Langzeitverletzten immer so ist, wie die dann tatsächlich zurückkommen. Abgegeben haben sie unter anderem Anthony Randolph in einem Trade mit Chicago. Chicago hat dafür Pick 19 und Pick 16 abgegeben an Denver. Für den 11. Pick, ganz genau. Und ja, Denver hat sich Jusuf Nurkić und Gary Harris dafür gedraftet. Nurkić eher ein Big Man, der nochmal ein bisschen Tiefe unterm Korb bringt, und Gary Harris wahrscheinlich wegen seines Shootings geholt. Ja, also da haben wir eben auch nochmal ganz kurz drüber gesprochen. Das ist natürlich schon ein Draft-Day-Trade, den man eher so aus den wilden 90ern irgendwie kennt, wo mit First-Round-Picks rumgeworfen worden ist. Chicago mit 2 First-Roundern, 16. und 19. Pick, wollten unbedingt Doug McDermott, haben sie dann auch bekommen mit dem 11. Pick, für den sie dann eben getradet haben. Ist ein sehr hoher Preis, ne? Direkt, weil hintereinander kommende Picks, 16 und 19 ist jetzt nicht unbedingt 23 und 30. Ich glaube, da hat Denver einen guten Deal gemacht. Denke ich auch. Der Vollständigkeit halber, Aaron Brooks, der letztes Jahr in Denver gespielt hat, ist ebenfalls nach Chicago gegangen, hat da unterschrieben, und Evan Fournier hat das Team ebenfalls verlassen. Ja, vielleicht direkt zur Story, zum Ausblick für die nächste Saison in Denver. Für mich die größte Story, ich habe es gerade schon mal angesprochen, ist die Rückkehr des halben Teams, muss ich sagen. Viele von den Jungs, vor allem Danilo Gallinari oder auch in Teilen JaVale McGee, waren feste Bestandteile der Starting Five. Mal gucken, wie die Jungs wieder reinfinden. Du hast es vorhin gesagt, Kenneth Faried hat letztes Jahr relativ wenig Minuten gespielt. Wie viele Minuten wird er spielen, wenn die Jungs wieder alle zurück sind? Ja, und wie Brian Shaw das Ganze managt. Also Denver war immer so ein bisschen dafür bekannt, dass sie oben, da wo andere Teams schlecht Luft kriegen, in Mile High City oben spielen, ein bisschen Run and Gun spielen, schnell spielen, auf Fast Breaks aus sind. Das hat letzte Saison Brian Shaw als cute, also als süß bezeichnet, aber dass man darüber keine Playoff-Spiele gewinnt, da mag er natürlich recht haben. Allerdings mit dem Kader kannst du diesen Stil wenigstens in der Regular Season schon fahren, um eben den Höhenunterschied oder den Unterschied, den du dann zu anderen Teams hast, diesen Vorteil nutzen zu können, denke ich. Ja, da musst du natürlich erstmal in die Playoffs für kommen, um Playoff-Spiele gewinnen zu können. Da kommen wir dann nachher mit der Prediction nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, da liegen wir vielleicht ein bisschen auseinander diesmal. Ist ein ganz starkes Rebounding-Team. Also die haben 4, 5 Leute, Moskov, Hickson, Faried, McGee, wahnsinnige Rebounder, gerade auf dem offensiven Brett holen die sich einiges, sind auch Vierter in der Liga gewesen in den Offensiv-Rebounds, 12,3 pro Spiel, Zweiter bei den Rebounds insgesamt, und mit den Rebounds gerade am offensiven Brett kommen dann natürlich auch die Freiwürfe, da sind sie Fünfter in der Liga mit 26 Freiwürfen pro Spiel, und auch den Korb machen die gut dicht, obwohl ja für Reed recht klein ist und auch Hickson nicht wirklich als Blockmonster bekannt, Vierter in Blocks. Da wird sich aber auch zeigen, gerade was du erwähnt hast, ob denn die Spieler wieder richtig, also die zurückkommen, richtig eingebunden werden können, was die Minuten betrifft. Denver ist in den letzten Jahren immer schon ein Team gewesen, was sehr breit aufgestellt ist, aber wer spielt dann mal über 30 Minuten, und ein Team braucht eine Identität. Es braucht Spieler, die Leitwölfe sind und 35 Minuten spielen pro Spiel. Das wird sich zeigen, wie Brian Shaw das managen kann. Und ich glaube, wenn du das ansprichst mit den Minuten, denen fehlt auch aktuell ein Go-To-Guy, würde ich sagen. Also jemand tatsächlich, der dann nach seinen 35 Minuten in der Crunch-Time das Heft in die Hand nimmt und das Ding für das Team closed. Ich glaube, dass mit der Rückkehr und der größeren Firepower, die das Team jetzt so ein bisschen hat, durch Aflalo, durch Gallinari, dass Ty Lawson diese Rolle schon übernehmen kann, den Floor General noch mehr zu spielen, als er es vorher gemacht hat. Insofern, ich glaube, auf sein Scoring sind sie vielleicht nicht mehr so angewiesen, sondern eher darüber, dass er das Spiel strukturiert, dass er die Spieler dahin stellt, wo sie stehen müssen. Insofern, wenn wir direkt weitergehen zum Player to Watch, Ty Lawson auf positiver Seite mein Player to Watch, allerdings auf negativer Seite Kenneth Faried. Ich bin kein großer Kenneth Faried-Fan, muss ich sagen. Ich glaube, dass er viel Hype abbekommen hat bei dem World Cup, dadurch, dass er unheimlich viel mit seiner Athletik gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er diese Athletik in der NBA so umsetzen kann, wie er es im internationalen Basketball machen kann. Es wurde in den letzten Wochen so ein bisschen spekuliert, ob sie vielleicht sogar Faried als ihren neuen Franchise-Player mit einer Extension nehmen sollten. Da wäre ich eher vorsichtig. Insofern positiv sehe ich der ganzen Sache mit Ty Lawson entgegen. Ein bisschen skeptisch sehe ich der ganzen Sache mit Faried entgegen. Ja, spielst du mir mehr oder minder ganz gut den Ball zu. Mein Player to watch ist auch Kenneth Faried. Bisschen aus anderen Beweggründen, ehrlich gesagt. Also ich bin zwar ganz d'accord mit dir, dass er definitiv kein Franchise-Spieler ist. Dafür ist er einfach zu limitiert und lebt zu sehr von seinem Hustle, von seiner Athletik. Und dementsprechend war letzte Saison auch gar nicht mal so gut, statistisch betrachtet. 14 Punkte, 8 Rebounds, schreit jetzt nicht unbedingt nach irgendwie 5 Jahren 60 Millionen, so wie Gortat bekommen hat zum Beispiel. Ist aber auch bedingt durch die niedrigen Minuten, also 27 Minuten nur. Das ist eigentlich für einen Spieler, einer der Führungsspieler, recht wenig. Über 36 Minuten sind die Stats 18 und 11, das sieht schon mal ein bisschen anders aus. Hat auch tatsächlich das höchste Play-Efficiency-Rating, PER, des ganzen Teams mit 19,8. Liegt natürlich auch daran, dass er halt viele Offensive-Rebounds holt, Dunks, Putbacks, das sind recht hochprozentige Würfe. Seine große Stärke ist natürlich das Rebounding, also 16,9% aller möglichen Rebounds, wenn auf dem Feld, also die sogenannte Rebound-Percentage, holt er. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Nimmt aber dementsprechend auch 70% aller Field Goal Attempts direkt unterm Korb, also 0 bis 3 Feet entfernt vom Korb. Das spricht für seine offensive Limitation. Ist natürlich ein Instinktspieler. Ne? Witzig ist, dass meine Wette, die ich dir jetzt anbieten werde, auch genau darauf bezieht. Der Zwist zwischen Shaw und Faried ist ja gut dokumentiert worden letztes Jahr. Meine Wette ist also demnach, entweder Faried oder Brian Shaw beenden die Saison nicht bei den Nuggets. Okay, das erste Coach-Firing damit ausgerufen. Oder dass Faried getradet wird. Glaube ich ehrlich gesagt beides nicht. Insofern nehme ich die Wette an. Ich glaube, die sind von Faried ziemlich überzeugt. Ich glaube, dass jetzt, wo alle Spieler zurückkommen, Brian Shaw auch das erste Mal zeigen kann, dass er wirklich über eine konstant lange Saison mit allen seinen Assets ein guter Coach ist. Fände ich ziemlich bemerkenswert, wenn sie ihm diese Zeit nicht geben würden. Also nehme ich die Wette in jedem Fall an. Okay. Meine Wette an dich ist, und dazu muss ich sagen, es ist unheimlich schwer, diese Wette nachzuverfolgen und nachzugucken. Ich werde mir alle Mühe geben, um mein Altbier zu gewinnen, gegen dich das aber zu tun. Wir haben es angesprochen, Mile High City, die anderen kriegen schwer Luft, gerade in Back-to-Backs. Insofern sage ich, dass Denver alle Back-to-Backs, also wo Gegner aus einem Back-to-Back zu ihnen nach Hause kommen, alle gewinnen wird. Ich habe mal kurz, um das vielleicht mal einzuordnen oder dich so ein bisschen in meine Richtung zu locken, vorhin noch mal ein bisschen nachgeguckt. Unter anderem werden Dallas, Golden State und die Spurs mit dabei sein. Boah, ja, das ist eine coole Wette auf jeden Fall. Die Back-to-Backs sind immer schon schwierig, gerade bei älteren Teams. Die Spurs, die Mavs, die resten dann gerne mal ein paar Spieler. Golden State, ich glaube, die da hast du gesagt, kommen sogar zweimal. Golden State ist natürlich eine Mannschaft, die sehr gut rebounden kann, auch selber, und die auch gerne mal heiß laufen kann, auch wenn die Luft dünn ist. Also nehme ich die Wette gerne mal an. Coole Wette, definitiv. Wird schwierig sein, da wirklich jedes Spiel zu gewinnen. Wie hast du die Nuggets über die ganze Saison? Ich habe sie über die ganze Saison ein bisschen besser als letztes Jahr. Ich sehe sie bei 43,39. Insofern, was heißt ein bisschen besser? Ein ganz schöner Schritt eigentlich. Ich glaube, wenn die Jungs fit sind, wenn Gallinari wieder dabei ist, wenn Ty Lawson seine Floor-General-Rolle spielen kann, wenn Aflalo an die Leistung in Orlando anknüpfen kann, dann können sie in der Western Conference ein bisschen Alarm machen. Wird eng, ob es für die Playoffs reicht. Ich glaube, da sprechen wir wahrscheinlich am Ende unserer Predictions dann nochmal drüber, dass es so ein kleines Drei-Team-Racing geben könnte um den 8. Platz. Ich glaube, Denver könnte ein Team davon sein. Deswegen glaube ich, dass sie ein bisschen besser sind. Ja, für mich sind die beiden Worte Playoffs und Denver nicht so gut vereinbar dieses Jahr. Denn ich habe sie tatsächlich nur einen Tick besser, 39, 43, keine Saison über 500. Das wird, wie ihr wisst, im Westen eigentlich nicht für die Playoffs reichen. ich bin einfach nicht der größte also ich bin nicht so überzeugt davon, von dem Konzept in Denver, das ja auch unter George Karl schon gemacht worden ist, das Team ohne Star oder das Team ist der Star, dass du keinen wirklichen Blue Chipper hast, keinen Franchise-Player. Ich glaube, das brauchst du einfach in der Liga. Ich habe sie ein bisschen schlechter als du, aber da sprechen wir gerne nochmal bei unseren Playoff-Predictions für. Kommen wir zu den Timberwolves aus Minnesota. Recht viel in den Nachrichten durch den Abgang von Kevin Love. Ich denke, da werden wir nachher nochmal recht stark drauf eingehen. Dementsprechend war letztes Jahr für die Verhältnisse der Timberwolves, die ja durchaus eine lange Leidenszeit haben, was die Playoffs betrifft, kein schlechtes. 40 Siege, 42 Niederlagen, 10. Platz im Westen. Muss man allerdings auch gleichzeitig sagen, 6. Jahr von Kevin Love in der Liga, 6. Jahr keine Playoffs. Kevin Love, individuell überragend, 26 Punkte, 12,5 Rebounds, 4,4 Assists, 27 Player Efficiency Rating, 14,3 Winshares. Die kann man alle aneinander rein, aber das war uns auch vorher klar. Also die Stats von Kevin Love stimmen immer. Ihm wird ja auch ein bisschen nachgesagt, dass er da ein bisschen drauf aus ist. Was sonst noch auffällt, Pekovic mit einem sehr soliden Jahr, 17,5 Punkte, 9 Rebounds. Ricky Rubios Wurf wird immer noch in den Wäldern rund um Minnesota gesucht. Hat 38,1% aus dem Feld geworfen, 33% von Downtown. Hat aber gleichzeitig auch 8,6 Assists gespielt und 2,1 Steals. Also wir wissen wohl, was wir an ihm haben, auch vor allem was die Augenweide betrifft, die seine Pässe sind. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, ein interessanter Stat. Ich habe mal nach Point Guards gesucht, die ähnliche Floor Generals sind, was die Assists betrifft, aber gleichzeitig richtig schlecht aus dem Feld werfen. Und das darf man ja bei Rubio ruhig so krass sagen. In den letzten 20 Jahren gibt es nur zwei Spieler, die mindestens 30 Minuten gespielt haben, 8 Assists verteilt haben und weniger als 38% aus dem Feld geworfen haben. Das ist zweimal Rubio und Jason Kidd 2010, 2011 in Dallas, der natürlich da ähnlich drauf war, was das Werfen betrifft. Der Auswärtsracket der Timberwolves ist 26-25 gewesen. Einer der entscheidenden Gründe, wieso du eben dann nicht in die Playoffs kommst, dass du auswärts nicht die Leistung bringst, die du vielleicht zu Hause sonst bringst. Ja, alle Teams, die im Westen in die Playoffs waren, hatten auswärts mehr Siege als Niederlagen. Also das ist echt ein Unterschied von mindestens 5-6 Siegen. Ich glaube, das ist ein Leadership-Problem, ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen auf gegnerischen Courts. Ja. Meinst du, den Stat von Rubio hat das Front Office von Minnesota auch schon gesehen? Ich glaube nicht. Spätestens nachdem sie ihm den dicken Vertrag gegeben haben. Erst, ja. Geiler Stat auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch erschreckend, wenn du ihm deine Zukunft aufbaust. Allerdings, fairerweise muss ich sagen, ich glaube schon, dass Rubio das Potenzial hat, zu einem der besseren oder besten Point Guards in der Liga aufsteigen zu können. An seinem Shooting, keine Frage, muss er unbedingt was machen. Aber wenn es darum geht, das Spiel zu lesen und die Leute richtig einzusetzen, dann gehört er mit Sicherheit zum oberen Level. Ja, was hat sich in der Offseason getan? Kevin Love ist weg. Einiges hat sich getan, Kevin Love ist weg. Für mich, was sie dafür bekommen haben, kein schlechter Deal, ehrlich gesagt, für Minnesota. Das hätte sie deutlich schlechter treffen können. Wenn man so will, haben sie gleich zwei Number-One-Picks bekommen mit Wiggins und mit Bennett aus dem letzten Jahr. Auf Bennett komme ich nachher nochmal zu sprechen, aber er ist natürlich völlig unter seinem Potenzial geblieben, letztes Jahr in Cleveland. Wie das dieses Jahr aussieht in Minnesota, muss man mal abwarten. Zach LaVine haben sie gedraftet, einer der Gründe, warum ich glaube, dass Minnesota zu einem absoluten League-Pass-Team werden kann. Wenigstens so lange, wie man sich daran gewöhnt hat, dass sie jedes Spiel eine Klatsche von den besseren Teams kriegen, aber ich glaube, spektakulär wird es in jedem Fall. Absolutes Dankfest auf jeden Fall. Also ich kann mir schlimmere League-Pass-Spiele vorstellen, als wenn Rubio auf Wiggins oder LaVine serviert. Ich glaube, das wird ganz schön anzugucken. Ja, Thad Young von den 76ers haben sie ebenfalls dazu bekommen. Ein richtiger Arbeiter, guter Rebounder. Muss man mal sehen, wie er in einem anderen Team seine Stats auflegt. In Philadelphia, glaube ich, war es einfacher, als in anderen Teams gute Stats zu haben, weil eben das Spielerpotenzial in der Breite gefehlt hat. Mal gucken, wie es jetzt in Minnesota läuft. Und Mo Williams, haben wir gerade noch drüber gesprochen, ein Jahr 3,7 Millionen als Backup eben für Rubio. Bisschen Veteranenerfahrung dazu. glaube ich, keine schlechte Edition. Ja, wenn wir vielleicht dann direkt auch schon auf den Ausblick kommen, würde ich ganz gern was zu dem Trade mit Philly sagen. Und zwar, dass sie eben den First-Rounder für Thaddeus Young abgegeben haben. Ist auf den ersten Blick, wenn man sich die Depth-Chart mal anschaut, durchaus ja, nachvollziehbar. Wird wahrscheinlich auf der 4 starten. Anthony Bennett wird da nicht so viele Vorschusslorbeeren bekommen, dass er da irgendwie direkt starten kann. Ich finde es aber ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass sie ihn geholt haben. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da den Fans ein bisschen ein paar frisches Spielermaterial präsentieren wollen, dass sie sagen, okay, jetzt geht's nicht direkt wieder hardcore in den Rebuild, sondern wir haben hier ein paar gute Leute, die auch schon jetzt auf dem Court was bringen können. Also man hat jetzt auch vielleicht wieder einen Spieler, der bei der WM ganz gut gespielt hat, Giorgio Deng. Hat letztes Jahr, ich glaube, Pekovic war da ein bisschen verletzt, einiges Stats gebracht. Ich glaube, hatte mehrere Spiele mit 20 plus Rebounds. Da hat man ziemlich aufgehorcht, dass ja ein weiterer First-Round-Pick ist, der durchaus spielen kann. Ich denke, du musst ihm auf jeden Fall die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Wie du das kannst, wenn mit Pekovic schon ein dicker Vertrag auf der 5 ist, der auch nicht schlecht spielt, wenn du dann Thaddeus Young, Anthony Bennett auf der 4 hast, wird sich zeigen. Ich glaube, Deng kann nicht unbedingt auf der 4 spielen. Wer spielt auf dem Flügel? Ich lese jetzt mal einfach ein paar Namen vor. Sie haben Wiggins, Zach LaVine, Corey Brewer, Chase Buddinger, Shabazz Muhammad, auch ein First-Rounder aus dem letzten Jahr, Anthony Bennett, wenn er auch mal auf der 3 spielt und Martin. Das sind ziemlich viele Spieler für den Flügel. Was meinst du? Da sehe ich eben mit die größte Herausforderung, ehrlich gesagt. Minnesota ist ein Team, in dem du gucken musst, dass du deine Young Guns dieses Jahr so entwickelst, dass du einen Eindruck davon bekommst, ob sie tatsächlich für die Zukunft was für dein Team sind, ob du darum bilden kannst, wie zum Beispiel Wiggins, wie zum Beispiel Bennett oder auch in Teilen noch Ricky Rubio. Allerdings werden sich die Veteranen, die du in der Mannschaft hast, nehmen wir mal zum Beispiel Kevin Martin, nicht so einfach sagen, klar, ich sehe das völlig ein, dass Wiggins hier etabliert werden muss und dass ihr gucken wollt, ob der Junge seine Vorschusslorbeeren wert ist. Ich setze mich mal freiwillig auf die Bank, das wird nicht passieren. Insofern glaube ich, kann es da schon zu so einem kleinen Clash zwischen den etablierten, erfahrenen Spielern und den ganzen Jungen kommen. Gerade auch dann, wenn es mit den Wins dieses Jahr nicht mehr so läuft wie im letzten Jahr, wenn das ein bisschen runtergehen sollte, wirst du vielleicht eher wieder die Veteranen einsetzen wollen, damit es nicht ganz so desaströs aussieht. Dann wiederum nimmst du dir aber die Chance, die Jungen zu entwickeln. Ich glaube, da sind einige Fragen. Also unter anderem die, weiterhin kannst du aus Wiggins, der ein athletischer Freak jetzt schon ist, einen guten Basketballer machen. Kann Rubio so ein Team führen? Ist er dafür? Wir haben gerade seine Stats gehört, die mich tatsächlich immer noch erschrecken, muss ich sagen. Und kann Anthony Bennett zum Beispiel seine Draftplatzierung aus dem Vorjahr rechtfertigen? Ja, definitiv. Wer spielt Defense? Eine weitere Frage. Also sie haben Corey Brewer, Ricky Rubio sicherlich auch als guter Verteidiger, Thaddeus Young, guter Teamverteidiger, aber ein bisschen klein für die 4, wenn da die dicken Brocken mit Blake Griffin anrollen. Wer spielt Defense? Mein Player to watch, um vielleicht ein bisschen einen härteren Übergang zu machen, Andrew Wiggins. Ich habe mir ein paar Videos in den letzten Tagen schon mal von ihm nochmal von der Draft kommend angeguckt. Fluch und Segen zugleich, muss man ganz klar so sagen, das ist vom Start weg direkt sein Team. Mal schauen, ich bin sehr gespannt, wie er damit klarkommen kann, aber ich denke, dass es ganz klar ist, dass er der Franchise-Player sein soll und sein wird wahrscheinlich auch. Ebenfalls schockiert bin ich davon, dass er ein 95er-Jahrgang ist. Da merkt man, wie alt man wird. Was seine Spielfähigkeiten betrifft, er hat eine sehr gute Wurfmechanik. Ich habe mir das mal angeguckt. DraftExpress.com hat mir gesagt, dass er 1,1 Punkt pro Play als Spot-Up-Shooter im College gebracht hat. Das ist ein sehr guter Wert. Das heißt, er braucht nicht unbedingt den Ball. Was sehr gut ist, wenn du jemanden wie Rubio im Team hast, der den Ball braucht, um wirklich seine ganze Spielintelligenz entfalten zu können. Was er ebenfalls ganz gut kann, sind eben Dribble-Moves, Step-Backs. Die trifft er eigentlich schon ganz ordentlich. Aber wie das so ist bei einem hochgelobten College-Spieler, die Schussauswahl ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Lange Zweier ist sehr rechtslastig. Was ich jetzt von mir vom Freiplatz zum Beispiel auch kenne, also man hat da seine Komfortzone und zieht ganz gerne mal nach rechts als Rechtshänder, wenn das Bornhandling noch nicht so gut ist. Nur 30% der Zeit geht er nach links. Und auch da scoret er nur 0,5 Punkte pro Play. Athletisch bis in die Haarspitzen, 8 Free-Throw-Attempts im College. Mal sehen, ob er das auch gegen NBA-Verteidigung bringen kann, die dann schon mal die Ellbogen anspitzen. Aber wie du schon gesagt hast, Fast Break mit Rubio, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Freue ich mich riesig drauf. Das mit Wiggins sehe ich im Prinzip genauso. Ich hoffe nicht, dass ihm diese ganze Hin- und Her-Schieberei in Cleveland so einen kleinen Knacks verpasst hat. Er war unter anderem ja vorher schon auf der Sports Illustrated, Riesenhype um ihn. Dann wird er als Nummer 1 gedraftet. LeBron James kommt nach Hause und dann wird er da direkt wieder verschifft. Mal gucken, wie er sich so entwickelt, ob das ein bisschen an seiner Psyche geknackst hat. Ich glaube, ein Riesenpotenzial, Upside hat er auf jeden Fall. Vielleicht können ihm sogar die Veteranen, die das Team ja dann doch noch hat, ein bisschen dabei helfen, sich ordentlich zu entwickeln. Mein Player to watch, habe ich gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, ist Anthony Bennett tatsächlich. Maßlose Enttäuschung letztes Jahr, muss man wirklich sagen. Jetzt habe ich aber bei den Media Days, bei den ersten Interviews, seine aktuelle Form oder beziehungsweise gesehen, dass er sein Babyspeck ein bisschen verloren hat. Ich glaube, das war auch mit ausschlaggebend dafür, dass er das Ganze nicht so ganz professionell genommen hat letztes Jahr, dass er dann auch die Leistung gebracht hat, die er gebracht hat. Und in der Summer League habe ich ihn ein, zwei Mal auch gesehen. Mein Player to watch und meine Wette zugleich. Ich gebe dir Anthony Bennett als Most Improved Player dieses Jahr. Witzig, ich habe mir gerade ein bisschen was zurechtgelegt, was ich jetzt dazu sage, und dann legst du direkt nach. Nehme ich an, kann ich dir direkt schon mal sagen, weil ich denke, dass Anthony Bennett, nenn mich Hater, hoffnungslos überbewertet wurde letztes Jahr und auch kein guter NBA-Spieler werden wird. Ich glaube einfach, dass er die Definition des Duden für Tweener ist. Sprich, er ist ein Spieler, der in keine Position passt. Er ist nicht schnell genug für die Drei, nicht athletisch genug, muss man auch sagen. Ist so ein bisschen wie Thiago Splitter, wenn ich jetzt böse sein möchte, dass er nicht wirklich, dass du die Vorstellung hast, dass er nicht danken kann. Und er ist halt nicht groß und kräftig genug für die bulligen Vierer. Und ich weiß nicht, ob solche Leute, Michael Beasley ist vielleicht auch noch jemand, da kam die Einstellung noch dazu. Ja, aber ich meine, hochgelobter College-Player und hat es dann irgendwie nicht geschafft, sich durchzusetzen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich nehme die Wette gerne an und sage, dass er das nicht schafft. Ja, meine Wette ist, und da freue ich mich ganz besonders drauf, Zach to the Rack, Zach LaVine gewinnt den Dunk-Contest. Nee. Also das Potenzial dafür hat er mit Sicherheit. Das ist mir aber zu heiß, um das zu sagen, bevor ich nicht weiß, wer da noch mitmacht dieses Jahr. Oder ich weiß nicht, wie es ihr, die gerade zuhört, das seht, wenn der Dunk-Contest in seiner Form wieder so eine Katastrophe wird wie im letzten Jahr. Nee, die Wette nehme ich nicht an. Ich weiß, wie sehr du dich darauf freust und ich glaube, wir freuen uns beide auf den Basketball, der tatsächlich, wie wir es gerade erwähnt haben, in Minnesota gespielt werden könnte. Aber die Wette ist mir zu heiß, weil ich noch nicht weiß, wer von den anderen Highflyern damit macht. Nehmen wir mal an, dass LeBron, der King, sich dieses Mal doch herablassen könnte, damit zu machen. Dann gibt es keine Competition, wie man so schön sagt. Ja, ich habe da natürlich ein bisschen weit rausgelehnt, nachdem ich irgendwie eine halbe Stunde in YouTube gefangen war. Der Junge hat auf jeden Fall Sprungfedern in den Beinen. Du hast recht, so wie das der Contest letztes Jahr war mit Ost gegen West und so, weiß man jetzt nicht wirklich, wie das passieren wird, dass Zach LaVine tatsächlich sich die Krone holt, aber ich habe mich da einfach mal aus dem Fenster gelehnt. Nehme ich. Gut, der Tipp, auch ein bisschen hart vielleicht, hart, kurz, aber schmerzlos, 27,55. Ich glaube, dass sie einfach mit Kevin Love ein riesiges Loch haben und sich erstmal eine Identität im Team ausbilden muss. Ja, also schlechter werden sie in jedem Fall. Das glaube ich auch. Auf unter 30 fallen glaube ich nicht. Ich habe sie bei 30,52. Es ist trotzdem weit ab von jeder Playoff-Hoffnung. Wie gesagt, 30 Siege traue ich ihnen zu. Wären 10 weniger als im letzten Jahr. Darüber hinaus sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwas passiert. Dafür ist das Team auf einer Seite, die Veteranen sind mir nicht gut genug, um mehr als 30 Siege zu holen. Den jungen Leuten sollte man diese Bürde noch nicht auflegen. Insofern, ja, ein bisschen besser als du. Kommen wir zum nächsten Team, OKC. reden wir vielleicht übers letztes Jahr. Ich glaube, die Hoffnungen, die das Team spätestens seit der Finals-Appearance gegen Miami damals hatte, wurden wieder enttäuscht. Diesmal sogar noch einen Schritt vorher in den Western Conference Finals gegen die Spurs, gegen die überragenden Spurs, muss man tatsächlich sagen, rausgeflogen, zu Recht. Aber das ist mit Sicherheit nicht einfacher, um Durant im Hinblick auf 2016 wieder vom Team zu überzeugen. Es muss ein neuer Anlauf gestartet werden. Der Westen ist wieder nicht schlechter geworden. Es gibt unheimlich viele Teams oder zumindest eine Handvoll Teams, die um die Westkrone mitreden könnten. 59-23 war der Record im letzten Jahr. Ein paar Verletzungssorgen hatten sie zum Beispiel wegen Russell Westbrook, der ein paar Spiele gefehlt hat. Das ist nicht das erste Mal, dass er ein paar Spiele gefehlt hat. Und ich hoffe, dass es das letzte Mal war, aber davon kann man einfach nicht ausgehen. 36 Spiele hat er tatsächlich gefehlt. Insofern bin ich gespannt. Ja, was ist in der Offseason passiert? Gar nicht so viel. Ich habe gedacht, da passiert ehrlich gesagt ein bisschen mehr, gerade um diesen nächsten Schritt machen zu können. Thabo Sefolosha wurde abgegeben, Caron Butler wurde abgegeben und Derek Fisher ist jetzt bei den Knicks Coach anstatt Backup Point Guard bei OKC. Anthony Morrow, okay fürs Shooting, aber ist das jetzt der dich, wie man so schön sagt, over the hump bringt? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Sebastian Telfair und gedraftet haben sie Mitch McGarry. Sehr leise das Ganze, würde ich sagen, oder? Ja, definitiv. Also ich habe mir sogar aufgeschrieben, für einen Contender ist das sehr fast schon ignorant, so seine eigenen Schwächen nicht zu adressieren. Nämlich sei es Shooting, aber auch eben Defense. Also klar, Thabo Sefolosha, nicht mehr der elitäre Verteidiger auf der Wing-Position, wie wir ihn in den letzten Jahren vielleicht kennengelernt haben. Aber wen hast du jetzt noch auf dem Flügel, der wirklich verteidigen kann? Und in den Playoffs musst du auf dem Flügel verteidigen, da hast du halt nur Durant. Und das ist schwierig, wenn du halt gefühlte 48 Minuten offensiv ein absolutes Feuerwerk abläufern musst und dann hinten halt noch den besten Flügelspieler des Gegners decken musst. Das ist meiner Ansicht nach sehr, sehr nachlässig gewesen, dort nicht wirklich was zu tun. Hat vielleicht auch oder steht vielleicht in der Verbindung damit, dass man weiß, dass in Oklahoma City nicht wirklich viel Geld ausgegeben werden soll von Seiten des Ownership. Aber gut, also ich habe mich, als ich mich mit dem Team beschäftigt habe, natürlich auch mit KD beschäftigt, Kevin Durant. Wir haben vorhin nochmal drüber gesprochen, einfach mal so ein bisschen fantasiert, ob es vielleicht sogar, ich werfe das einfach jetzt mal auch hier in den Raum, vielleicht sogar einer der besten oder der beste Offensivspieler ist oder der kompletteste, um es genauer zu sagen, den wir so, seit wir Basketball verfolgen, gesehen haben. Ich meine, klar, da gibt es einige, Allen Iverson, natürlich auch der späte Michael Jordan, darfst du gar keinen Fall vergessen. T-Mac, du hast dann auch gesagt, okay, komplett war vielleicht nicht, aber unfassbar dominant, Shaq. Aber gut, also ich hab da ein paar Stats rausgesucht. 50,3% Field Goal Percentage bei fast 21 Field Goal Attempts. Das muss man sich mal vorstellen. Letztes Jahr haben nur 3 Spieler über 20 Field Goal Attempts gehabt. Das waren er, Melo und Aldridge. Keiner von denen, außer Durant, hat über 45% geworfen. Was 45% ist auch schon Wahnsinn. 40% bei 6 Dreiern pro Spiel. Das ohne Westbrook für 36 Spiele. 19,2 Win-Shares. Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Pod. LeBron hatte 15,9. Es gibt in der Liga nur 2, die über 14,5 haben, glaube ich. Das sind die beiden. Absoluter Wahnsinn. Einen letzten Stat vielleicht noch. Kevin Durant hat eine Free-Throw-Attempt-Rate von 4,77. Was heißt das? Jeder vierte Wurf endet in 2 Freiwürfen. Also da kann man sich wirklich nur mal vorstellen, wie krass er zum Korb zieht. Die Stats sind absolut geisteskrank, gebe ich dir recht. Wenn du dir das mit den 19 Win-Shares mal anguckst, was Kevin Durant für einen Unterschied macht, wenn du ihn dabei hast, gewinnst du den Westen. Wenn du ihn nicht dabei hast, schaffst du die Playoffs nicht. Es gibt dazwischen im Grunde nichts. Ja, echt Wahnsinn. Eine Zahl habe ich dann aber doch noch, die nichts mit KD, nicht mit KD zusammenhängt. 9.654.342. Weißt du zufällig oder ahnst du, was das ist? Bier, die du mir nach der Challenge schuldest werdest. Nicht unbedingt. Das ist Kendrick Perkins Gehalt in diesem Jahr. Großes Problem nach wie vor, wen spielst du auf der 5? Klar, du hast Steven Adams, den Aussie, den Neuseeländer, den Kiwi, der auf der 5 spielt und die Leute abfuckt, spielerisch, aber der bringt natürlich jetzt nicht so viel mehr außer ein bisschen Defense. Meinst du, die hätten sich da ein bisschen verbessern können? Ja, mit Sicherheit. Wir haben es ja gerade schon gesagt, im Grunde hättest du noch ein bisschen mehr in die Tiefe des Teams allgemein investieren können. Deswegen war ich auch tatsächlich ein bisschen verwundert, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mein Ausblick für die Saison hängt von tatsächlich auch ein paar Fragen ab. Wenn du jetzt in der Offseason nicht so viel tust, wie OKC es getan hat, meiner Meinung nach rechnest du dann damit, dass Durant das Spielermaterial, was du hast, also alle Spieler um sich herum, besser machen kann. Ist das tatsächlich dieses Jahr der Fall? Also gibst du ihm die Rolle, die man sonst LeBron James in der Liga geben würde? Ja, kannst du mit Durant vielleicht auch machen, aber wie du es schon gesagt hast, da KD offensiv und defensiv absolute Riesenherausforderung steht, finde ich, ist das ein bisschen auf dünnem Eis gebaut, ihm diese ganze Last nochmal aufzubürden. Dazu wird die ganze Zeit darüber gesprochen, ob Reggie Jackson, der ja gesagt hat, er möchte nicht mehr von der Bank kommen, sondern tatsächlich starten, den neuen Backcourt mit Russell Westbrook bildet. Meiner Meinung nach muss dann Russell Westbrook sich gerade in den vierten Vierteln, dann, wenn es um was geht, ein bisschen zurücknehmen und wirklich KD die Show überlassen, also ein bisschen die zweite Geige spielen, beziehungsweise sein Passing-Game nochmal ein bisschen auf Vordermann bringen. Ohne Frage, es gibt mit Sicherheit viele Russell Westbrook-Fans da draußen und ich gehöre in jedem Fall dazu. Athletischster, wenn Derrick Rose topfit ist, kann man sich vielleicht drüber streiten, aber athletischster Point Guard der Liga, explosiv, ich liebe es, dem Jungen zuzugucken, spielt Defense wie ein Pitbull, zieht zum Korb wie fast kein anderer, nur mit dem tatsächlichen Spiel organisieren und seine Leute so zu positionieren, dass du dir die beste Chance in den letzten Sekunden des Spiels gibst, dann auch zurücktreten zu können und zu sagen, okay, KD ist unser bester Shooter, dem gebe ich den Ball. Das hat mir ehrlich gesagt nur ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, dass er das lernen muss, damit sie den letzten Schritt im Westen tun können. Ja, das stimmt. Reifer geworden ist er wohl. Man hat das gesehen, dass er jetzt auch mehr slasht und kickt und jetzt nicht einfach nur slasht und dann irgendwie sieht, okay, die Zone ist zu, gucken wir mal, wo wir rauswerfen können. Für mich der tödlichste Spielzug der ganzen Liga: Westbrook und Durant Pick and Roll oder Pick and Pop. Absolut nicht zu verteidigen, ist wahrscheinlich absoluter Wahnsinn. Du kannst Teams damit killen. Vielleicht auch ein bisschen als Teaser. Ich denke, ich gucke mal ein bisschen mir ein bisschen Tape an und schreibe vielleicht auch mal einen Blogpost bei uns auf der Seite und gucke, wie hat das funktioniert. Ist das wirklich eine Möglichkeit oder ist das Spacing dann vielleicht ein bisschen schlecht, weil es zu eng wird? Aber auch da, was das Spacing betrifft, Player to Watch, Reggie Jackson bei mir. Seine 36-Minuten-Stats von letztem Jahr, 16,6 Points, knapp 5 Rebounds und 5,2 Assists. Das ist wahnsinnig ordentlich für jemand, der eigentlich von der Bank kommen sollte. Dann doch, ich glaube, genau dieselbe Anzahl, wie er an Spielen gestartet hat, wie Westbrook ausfiel, nämlich 36. Und du hast es eben schon erwähnt. Was macht man mit ihm? Ist er nur ein Six-Man? Kommt er mit aus dem Starting Backcourt? Wen hast du dann von der Bank? Das muss sich auf jeden Fall klären. Wenn er starten sollte, wird sich ein Problem von ihm ein bisschen mindern. Und das ist, dass letzte Saison nur 19,6% seiner Zwei-Punkte-Würfe von Teammates aufgelegt worden sind. Also er hat sehr viel für sich kreieren müssen. Er hat viel viel penetrieren wollen und müssen. Und wenn er starten sollte, würde das sicherlich besser werden. Ich glaube, dass dieser Stat, den du gerade gesagt hast, spielt so ein bisschen damit rein, was ich gesagt habe. Verlasst euch nicht immer darauf, dass ihr die besten One-on-One-Spieler in eurem Team habt, wie Durant, wie Westbrook oder in Teilen auch Reggie Jackson. Man hat es in der Serie gegen San Antonio gesehen. Wenn du gegen einen Gegner spielst, der den Ball laufen lässt und der auch eine ordentliche Team-Defense spielt, es steht ja außer Frage, dass jeder von denen im 1 gegen 1 jeden anderen Spieler platt machen kann. Nur das ist in den Playoffs dann halt auch mal schwierig, wenn du nur noch Contested Shots kriegst. Mein Player to watch ist Steven Schenkelbesen Adams. Bitte jeder, der heute zuhört, sollte sich ein aktuelles Foto von Steven Adams im Netz anschauen. Sieht aus wie Tom Selleck zu besten Magnum-Zeiten. Unglaublich. ja, ich hoffe, dass er ein bisschen mehr Spielzeit bekommt noch als im letzten Jahr. Man hat es, glaube ich, gesehen, wenn er für Kendrick Perkins auf dem Platz ist, ist das Spiel nochmal ein bisschen schneller. Der Ball läuft ein bisschen besser, der Flow ist nochmal ein bisschen besser. Ich hoffe, dass sie das dieses Jahr noch ein bisschen mehr nutzen. Er ist ein sehr robuster Spieler, du hast es gerade gesagt, viel Ellbogen, viel Körperlichkeit unterm Korb. Ich finde den Jungen cool, klar ist er limitiert in dem, was er macht, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber ich finde den, so einen Typen brauchst du, er erinnert mich immer so ein bisschen so eine Josh McRoberts-Rolle, vielleicht kann er nicht so gut passen, aber das ist so einer, wenn es mal Licht läuft oder irgendein Spieler des gegnerischen Teams heiß gelaufen ist, dann kriegt der Typ einen Ellbogen und wird erstmal eingenordet. Ja, ich hatte mir tatsächlich überlegt, meine Wette, um Steven Adams und seine Fähigkeit aufzubauen, Fights anzuzetteln, und ich wollte eine Zahl drauflegen und sagen, Steven Adams wird so und so viele Fights starten, aber dann dachte ich mir, gut, das kannst du schwer beziffern. Deshalb meine Wette an dich, betrifft eher so ein bisschen das Team, OKC erreicht nicht die Western Conference Finals. Nehme ich. harte Ansage. Ja, also wir haben es ja gerade schon mal gesagt, es gibt ein paar Teams, auf die Clippers kommen wir beim nächsten Mal noch zu sprechen, die Spurs und, da haben ein paar Teams was mitzureden. Die Warriors nehme ich trotzdem, weil ich glaube, Durant nach einem MVP, ja, Westbrook, ja doch, Western Conference Finals nehme ich. Meine Wette an dich, obwohl ich glaube, dass sie die Western Conference Finals schlussendlich erreichen werden, werden die Siege in der Regular Season ein bisschen runtergehen. Also sage ich, Durant und Westbrook averagen zusammen mehr Points per Game als OKC Siege holt. Nice. Ja, das hört sich gut an. Darf ich dann vielleicht direkt mal nach deinem Tipp fragen für nächste Saison? Mein Tipp für nächste Saison ist 56 Siege, runtergegangen von 59 Siegen. Damit du die Wette einordnen kannst, im letzten Jahr haben sie knapp 54 Siege oder Punkte, wie du es immer, also 54 Punkte zusammen im Spiel erreicht. Ich sage vor allem, Russell Westbrook steigert sich nochmal ein bisschen, vielleicht um 1,5 Punkte. Insofern würden sie in die Nähe der 56 Siege rücken und ich hätte ein Altbier mehr auf meinem Konto. Ja, das wäre so ein bisschen 30 Punkte von Durant, wenn jetzt wirklich Westbrook mal eine ganze Saison spielt und 25 von Westbrook sind 55. Nehme ich an, weil mein Tipp 55 Siege sind. Genau. Wird zwar eng, aber ja, ich hoffe, dass die Jungs so weitermachen und mir einen schönen Abend in der Altstadt verdienen werden. Kommen wir zu Portland. Portland letztes Jahr 54 Siege, 28 Niederlagen, fünfter Platz im Westen, haben dann in den Western Semis gegen die Spurs verloren. Ja, man kann wirklich sagen, sind maxed out gewesen. Also es gab kaum Verletzungen der wichtigsten Spieler. Die Starting Five, Lillard, Aldridge, Batum, Matthews und Lopez, haben insgesamt nur 13 Spiele verpasst. Das hat man selten und das wird es demnach auch meiner Ansicht nach dieses Jahr nicht geben. Aldridge und Lillard waren zu Recht All-Stars. Aldridge wahrscheinlich einer der Top 3 Power Forwards der Liga. Mit Griffin und Kevin Love könnte man vielleicht sagen, ein paar fallen einem noch ein, aber man kann das Argument auf jeden Fall machen. Ja, und Lillard einfach mit ziemlich dicken Testikeln hat einige Game-Winner da rausgehauen. Was sagst du zur Offseason oder generell zum Jahr? Ja, zum letzten Jahr oder zum Ausblick dann direkt für dieses Jahr, muss man mal abwarten, ob sich das in Konstanz umwandeln lässt. War das jetzt ein Jahr tatsächlich, wo sie overachieved haben, wenn man so will? Oder ist das der Blick Richtung Zukunft, vor allem mit dem Duo Lillard und Aldridge? Ist das jetzt auf konstanter Basis ein 50-plus-Siegeteam oder nicht? Wir warten es mal ab. Ich glaube, das Potenzial ist da. In der Offseason hat sich ein bisschen was getan. Vor allem für die Breite haben sie was gemacht, haben Chris Kaman geholt. Ich glaube, Shotblocking war einer der Stats, die sie noch gebraucht haben, Rebounds. Insofern ist Kaman da mit einem Einjahresvertrag, glaube ich. Keep getting them checks. Mit einem Einjahresvertrag ausgestattet, keine schlechte Wahl. Zweijahresvertrag, sehe ich gerade. Steve Blake als Backup für Damian Lillard. Unterschiedlicher könnten, glaube ich, zwei Point Guards nicht sein, aber um ein bisschen Veteranenpräsenz von der Bank zu kriegen, denke ich, ist das schon okay, da sie im Gegenzug auch Mo Williams abgegeben haben. Picks hatten sie keine, berichtige mich, wenn ich falsch liege. Insofern ist von der Seite auch nicht viel passiert. Ja, du hast es gerade schon gesagt, unheimlich viel gespielt, fast keine Verletzungssorgen letztes Jahr. Die Starter konnten fast jedes Spiel bestreiten. Hat man dann schlussendlich so ein bisschen gesehen in der Serie gegen San Antonio nach den kräftezehrenden und immer knappen Spielen gegen Houston. Ihr alle erinnert euch an den Closer, an den Game-Winner von Damian Lillard schlussendlich. Glaube ich, hat die Kraft ein bisschen gefehlt. Also das macht sich dann schon bemerkbar, wenn alle Starter 82 Spiele, LaMarcus Aldridge mal ausgenommen mit irgendwie 12 oder 13 Spielen, die er gefehlt hat, spielen, dann ist das bei einem langen Playoff-Run, wenn du dann nicht die Tiefe in dem Team hast, glaube ich, was womit du echt zu kämpfen hast. Ab Runde 1, Ende Runde 1, Anfang Runde 2 und so ein Team wie San Antonio hat es natürlich letztes Jahr komplett ausgenutzt. Ja, also ich habe auch mir notiert, bisschen weniger schmeichelhaft in den Western Semis ziemlich abgefrühstückt worden dann letztlich doch von San Antonio. Man muss auch dazu sagen, dass Houston halt ein sehr gutes Matchup gewesen ist. Ich habe mal überlegt einfach, was wäre wohl gewesen, wenn die Serien gegen die Clippers, gegen OKC oder die Warriors gegangen wären. Ich glaube nicht, dass Portland dann es das erste Mal seit 14 Jahren geschafft hätte, in die zweite Runde einzuziehen. Dazu vielleicht noch einen ganz netten Stat von meiner Seite. In der Serie gegen Houston, wenn man alle Spiele zusammennimmt, hat Houston tatsächlich mehr Punkte gemacht als Portland. Was aber daran zu messen ist, glaube ich, dass Houston einfach nicht richtig die Spiele closen kann. Man hat es gesehen in der Serie, wir kommen in einer der nächsten Folgen nochmal auf Houston. Da ist Portland unheimlich stark. Gerade in der Person von Damian Lillard, der den Dreier am Ende reingeschmissen hat, der katastrophal von Houston verteidigt worden ist. Aber über die ganze Serie hinweg, wie gesagt, Houston mit mehr Punkten, aber Portland mit den, wie du gerade schon gesagt hast, dickeren Eiern, wenn man so will. Ja, ich habe mir das nochmal, auch wenn wir hier eine Audioversion haben mit dem Podcast, ist es doch immer irgendwie einfach, man hat die Bilder im Kopf. Also ich habe es nochmal mir ein bisschen aufgeschrieben. 2. Mai 2014, es sind noch 0,9 Sekunden auf der Uhr. Der Rose Garden bebt, es hat ein Timeout von Portland. Batum wirft ein, du siehst ganz unten irgendwie gibt es einen Stagger Screen, also ein Doppelscreen für Lillard. Chandler Parsons sieht das zu spät, was natürlich antizipierbar war, rennt um den Screen herum, streckt die Arme aus, springt. 19.000 Menschen sind still und dann swoosh, swoosh. Ja, Wahnsinn. Muss ich ehrlich gesagt jetzt, sorry, dass wir jetzt ein bisschen das ändern, aber muss ich meine Wette vorziehen, direkt in die Beziehung, Damian Lillard wird in der regulären Saison 4 Game-Winner werfen. Boah, 4 Game-Winner ist schon ordentlich, nehme ich an. Klar, ich glaube tatsächlich sogar auf seiner Position ist er vielleicht, Curry kann man noch nehmen, als Shooter vielleicht einer der besten Closer. 4 Game-Winner ist ganz schön viel. Gilbert Arenas. Ein bisschen. Als er noch keine Waffen hatte. Gilbert Arenas, als er noch keine Waffen hatte, ja. Ja, nehme ich an, auf jeden Fall. Damian Lillard ist aber tatsächlich auch mein Player to watch. Ich glaube, die Leute, wenn man sich auch mal so andere Blogs, andere Seiten zur NBA anguckt, sind die Leute immer so ein bisschen hin und her gerissen von ihm. Dieses Closer-Gehen, das spricht ihm jeder zu. An der Defense haben viele Leute was zu meckern. Ich glaube, da kommst du gleich nochmal ein bisschen drauf oder kannst du gleich nochmal was zu erzählen. Und an seinem Führungsstil, beziehungsweise kann er den tatsächlich entwickeln, das Spiel zu lenken, sind die meisten Leute, die ich so gelesen und gehört habe, auch nicht ganz davon überzeugt. Ja, zum Team USA, was mit Point Guards gespickt war, wurde auch nicht mitgenommen. Vielleicht aus gutem Grund. Ja, es gibt ja so ein paar Videos auf YouTube, die James Harden zeigen, wie er nicht versucht, Defense zu spielen. Solche Videos kannst du tatsächlich auch von Damian Lillard machen. Da lehnt er sich arg zurück, lässt sich auch ein bisschen tragen dann von Wesley Matthews und Nicolas Batum, die beide sehr gute Verteidiger sind, da auch viel helfen. Robin Lopez, der da einiges am Korb übernehmen muss, wenn die Leute einfach an der Torero-Defense am roten Tuch von Lillard vorbeiziehen. Da muss er einiges tun, auch ein bisschen seine Einstellung ändern. Es ist eben nicht nur Hero Ball und offensiv, sondern es gibt zwei Seiten des Feldes. Da muss man dann auch mal Kritik anbringen. Aber generell bin ich von dem Team eigentlich ganz überzeugt. Das denke ich auch. Ich habe sie in der Prediction tatsächlich, weil ich eben auch denke, dass das Team sowohl in der Breite als auch mit ihren beiden Superstars stacked genug ist, um in der Western Conference und auch jetzt hier in der Northwest Division eine gute Rolle zu spielen. Habe ich sie bei 50 Siegen. Ist ein bisschen schlechter als im letzten Jahr. Das führe ich darauf zurück, dass ich glaube, dass es ein Wahnsinn wäre, wenn wieder alle 82 Spiele lang fit bleiben. Ich glaube, das kann man über zwei Saisons, wo man auch noch einen Playoff-Run dazwischen hatte, relativ schwer leisten oder man kann nicht davon ausgehen. Insofern 50-32. Bevor du deine Prediction sagst, will ich zum Thema Damian Lillard dir auch direkt meine Wette noch anbieten, an der er nicht so ganz unbeteiligt sein wird. Letztes Jahr war Portland eins der Top 3 schlechtesten Teams, was die Steals per Game angeht, mit 5,5. Ich sage, dieses Jahr werden es sogar noch weniger und sie werden das schlechteste Team in Steals per Game. Da... Wie viel hatten sie letztes Jahr? Letztes Jahr waren es 5,5. Dieses Jahr, sage ich, liegt es noch drunter. Vielleicht mal zum Vergleich. Die Teams, die in direkter Nähe lagen, lagen ungefähr bei 7. Also der Abstand war schon relativ groß. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel, nicht, dass er unbedingt der beste Glove der Liga sozusagen ist, aber Mo Williams durch einen Steve Blake ersetzt, dann glaube ich, kann es schon eng werden. Ja, also ich glaube, ich stimme dir da sogar zu. Also ich nehme sie dann nicht an, weil die Torero-Defense von Lillard wird nicht so viele Steals produzieren, als dass er das wettmachen kann. Und auch wenn man sich die Big Men anschaut, sind es jetzt nicht unbedingt Swatter. Ich glaube, Aldridge kriegt einen Steal oder 0,8 oder so, aber viel mehr wird das auch nicht werden. Also die passe ich. Mein Tipp, ähnlich wie deiner, 49-33, geht ein bisschen runter. Man kann nicht erwarten, dass es so wenig Verletzungen sind, aber sonst eine ordentliche Saison. Unser letztes Team für den heute recht langen Podcast sehen wir gerade. Die Utah Jazz, 25 Siege, 57 Niederlagen, letzter Platz im Westen. Niedrigste Punktzahl der Liga, 95 Punkte nur im Spiel, waren sehr zähe Spiele, hat man sich nicht wirklich so gern angucken können, außer man ist jetzt Fan von einigen bestimmten Spielern oder natürlich von den Jazz selber, dann guckt man sich die Spiele natürlich trotzdem gerne an. Der Coach Tyron Corbin war, ehrlich gesagt, also hatte ich den Eindruck, mit verbesserungswürdigem Spielermaterial und ohne Taktikbrett an die Seitenlinie gestellt worden, wenn man das mal so hart formulieren darf. Die Stats, 30 Rebounds pro Spiel als Team, 26. nur 16 Freiwürfe pro Team und der viertschlechteste Pace-Faktor, nur 91 Ballbesitze pro Spiel, demnach auch die niedrigen Punktzahlen. Riecht sehr nach Jerry Sloan Basketball, der früher immer schon in Utah praktiziert worden ist, nur eben ohne Stockton und Malone. Ja, und dann diese Offseason. Schreibt uns gerne Feedback oder schreibt mir Feedback, wenn ich da falsch liege, beziehungsweise wenn ihr das anders seht. Aber wer 63 Millionen in einem Rebuild, der ja letztes Jahr zum Beispiel mit Trey Burke, glaube ich, einen ganz guten Anfang genommen hat, 63 Millionen in Gordon Hayward investiert, beziehungsweise das Angebot, was er von einem anderen Team gekriegt hat, called, der hat es irgendwie nicht mehr alle. Ich gebe keine 63 Millionen meiner Meinung nach für einen Spieler aus, der nie meine Nummer 1 Option sein wird, der immer meine Nummer 2, vielleicht sogar Nummer 3 Option sein wird, finde ich einen völlig falschen Ansatz. Ich sage nicht, dass Gordon Hayward kein NBA-würdiger Spieler ist, um Gottes Willen, aber für das Geld hätte ich anders investiert. Danach kommt der Draft und ich gehe an allen möglichen Spielern vorbei, die mehr NBA-ready sind als Dante Exum. Ich weiß weder, was er in Australien gemacht hat, ich gucke mir die Summer League an, völlig unterm Radar. Ich gucke mir die World Championships an von der FIBA. Völlig unterm Radar, kaum gespielt. Und das soll mein neuer, super gefährlicher Backcourt mit Trey Burke werden. Im Paket mit Gordon Hayward. Tut mir leid, liebe Utah-Fans. Ich hoffe für euch, dass gerade Trey Burke noch mal ein bisschen mehr aufdrehen kann und dass ich mit Dante Exum völlig falsch liege. Aber aktuell, Stand jetzt, am Anfang der Preseason sozusagen, kann ich keinen von diesen Moves tatsächlich wirklich verstehen. Ja, also ich muss sagen, dass mit dem Vertrag von Gordon Hayward sehe ich ein bisschen anders. Es ist sicherlich jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der durch seine spielerischen Leistungen im letzten Jahr diesen Vertrag gerechtfertigt hat, war halt ganz klar überfordert. Als erste Option 16 Punkte bei 41% aus dem Feld. Aber ich glaube, dass da durchaus Potenzial ist. und dass sie mit dem Rücken an der Wand standen. Also das Angebot, weil Restricted Free Agent kam ja von den Bobcats aus Charlotte, da sind sie dann gleichgezogen sofort aus Panik, weil wo, meiner Ansicht nach auch zu Recht, weil wo kommst du hin, wenn du Gordon Hayward ziehen lässt? Das ist ein sehr schlechtes Signal an die Franchise, an die Fans. Wo bist du dann von den Wins her, wenn du letztes Jahr bei 25 bist? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte meine Meinung auch noch mal ein bisschen verträglicher oder ein bisschen ausgedrückt oder ein bisschen revidiert, wenn dann nicht dieser Draft gekommen wäre. Den Move im Paket tatsächlich mit dem Vertrag für Gordon Hayward kann ich nicht nachvollziehen. Ja, gerade weil Exum halt auch noch sehr unreif ist, was das die Spielanlage betrifft. Wer soll in den Team scoren? Wenn du letztes Jahr einer der langsamsten und schlecht scorendsten Teams hattest, dann brauchst du jemanden, der den Ball in die Reuse werfen kann. Das ist tatsächlich, dann ist Basketball gar nicht mal so schwer. Und das haben sie nicht unbedingt. Ich komme nachher nochmal bei meinem Player to Watch auf Trey Burke zu sprechen. Da bin ich eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass das ein sehr guter oder ein guter Aufbau auf jeden Fall werden kann mit den richtigen Mitspielern um ihn herum. Enes Kanter hat ein Contract hier dieses Jahr, sprich sein Vertrag läuft aus. Wie geht's mit ihm weiter? Letztes Jahr solide 12,3 Punkte, 7 Rebounds, nicht wirklich ein Rim Protector. Wird man sehen, wie sich die Franchise da entscheidet, ob man ihm ein bisschen Vertrag gibt oder ob man erstmal das Spiel, das Jahr ausspielen lässt. Sie haben auch keine überragenden Talente im Kader, also versteht mich nicht falsch, sie haben definitiv Talente, es ist ein Rebuilding-Team, sie haben Trey Burke, sie haben Alec Burks, Gordon Hayward, Derek Favors, sicherlich ein Talent, mag ich sehr gerne, Exum und Kanter auch sind Talente, aber sie haben keinen, wo du wirklich, weiß ich nicht, sagst, okay, krass, das wird auf jeden Fall ein großes Ding in 2 Jahren werden. Genau, und das ist, ohne das zu einem Utah-Bashing machen zu wollen, das ist tatsächlich auch das Problem, was ich damit habe. Du hast Talent, keine Frage, da gibt es Jungs, die zocken können, das will ich denen gar nicht absprechen, aber da ist keiner dabei, wo ich sage, naja Leute, zum Beispiel wie in Philly, sage ich mal, gebt den Jungs, wenn sie sich richtig entwickeln, gebt denen mal 2-3 Jahre und dann sehe ich da irgendjemanden, der All-Star-Potenzial zum Beispiel hat, wenn überhaupt Trey Burke. Derek Favors hast du gerade angesprochen, ja, finde ich auch nicht schlecht, aber wenn wir direkt mal zu meinem Player to Watch kommen, ohne dass ihr das falsch versteht, ich habe niemanden als meinen Player to Watch. Und das liegt daran, dass ich glaube, von Spielern wie Trey Burke, natürlich wird er sich nochmal ein bisschen verbessern, genau wie Derek Favors, genau wie Kanter, glaube ich, habe ich das schon gesehen, was möglich ist. Das wird sich vielleicht um Nuancen nochmal unterscheiden, aber ich erwarte keine Leistungsexplosion in irgendeine Richtung, weder nach oben und nach unten, das spiegelt sich gleich auch so ein bisschen in meinen Predictions wieder, von irgendeinem dieser Spieler. Insofern glaube ich, dass es eher zu einem Stillstand führen wird, aktuell, bis dann wirklich sich vielleicht irgendjemand rauskristallisiert, der das Team ein bisschen in die Hand nimmt, um mein Gordon Hayward-Vertragsgebäsche vielleicht nochmal ein bisschen mit Stats zu füttern, 28% letztes Jahr von 3 bis 10 Feet weg vom Korb. Das sind mir keine 63 Millionen wert, das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Ja, ich glaube, das ist auch, also hängt viel damit zusammen, welche Mitspieler du auf dem Feld hast, auch wie du eingesetzt wirst. Ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass Gordon Hayward mehr kann und auch mehr zeigen wird. Ja, also ich hätte ihm vielleicht als GM ehrlich gesagt auch den Vertrag gegeben, muss ich jetzt gerade meine Lanze brechen, zu dieser Situation. Mein Player to Watch, ich habe einen Trey Burke, letztes Jahr geschwächelt, 38% aus dem Feld, 33% von Downtown, 1,6 Freiwürfe nur pro Spiel, dafür aber positiv aufgefallen, 5,7 Assists bei nur 1,9 Turnovers, ist meiner Ansicht nach für die Teammates nicht schlecht. Ich finde, Point Guards mit wenig talentierten Mitspielern sehen immer schlecht aus. Das muss man wohl dazu sagen. Ich habe ihn deshalb auch so ein bisschen Poor Man's Kemba Walker genannt, was nicht unbedingt als große Kritik aufzufassen ist. Ich bin ein großer Fan von Kemba Walker. Ich glaube einfach, das ist eine typische Situation, wo er ein bisschen zu viel machen muss als junger Spieler. In anderen Teams hätte er sich ein bisschen zurücklegen müssen, dann wären seine Quoten sicherlich sehr viel besser gewesen. Und ich glaube, dass da schon noch einiges zu erwarten ist von ihm dieses Jahr. Ja, also ich hatte es ja gerade mal anklingen lassen, unter den Blinden, vielleicht der Einäugige. Ich glaube, von Trey Burke kann man schon ein bisschen was erwarten. Für ihn wird es nur unheimlich schwer, gerade wenn er mit Dante Exum im Backcourt spielen soll und er so eine Blackbox ist und keiner wirklich weiß, wie wird er sich entwickeln, was für eine Rolle wird er spielen, dann glaube ich, wird es für Burke auch nicht einfacher. Ja, vielleicht kurz zu meiner Prediction erstmal. Ich habe sie bei 23 Siegen. Das sind 2 Spiele schlechter als im letzten Jahr. Ich glaube nicht, dass sich da dass das konstant bleibt. Ich glaube nicht, dass sich da viel tun wird. Meine Wette, die ich dir anbiete, nicht sonderlich spektakulär. Sie waren mit Sicherheit, du hattest es am Anfang schon mal angesprochen, was die Major Stats wie Rebounds per Game, Points per Game und Assists angeht, eines der schlechteren Teams. Ich sage, sie landen in allen 3 Kategorien unter den schlechtesten 3 Teams der Liga. Also sowohl Rebounds, Points, Assists. Ich glaube, ich gehe dagegen, weil ich denke, dass sie ganz gut rebounden werden. Kanter und vor allem auch Favors können definitiv rebounden. Nehme ich an. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Meine Wette geht eher so ein bisschen in die Richtung, was wäre wenn? Ich sage, als kleine Gedächtnisstütze, Marcus Smart ist an Platz 7 an Boston gegangen. Ich glaube, das wird sich ein bisschen rächen. Meine Wette ist, Dante Exum averaged halb so viele Punkte wie Marcus Smart in den Rookie-Jahren. Ist mir tatsächlich zu heiß, weil ich von Marcus Smart absolut überzeugt bin und von Dante Exum einfach überhaupt nichts weiß, muss ich sagen. Also ich habe ihn noch nicht auf dem Level gesehen, auf dem er sich jetzt in der Saison beweisen muss. Insofern würde ich da eher mit deiner Wette gehen und sagen, dass Marcus Smart eine deutlich bessere Saison spielt und die Wette somit nicht annehmen. Ja, damit sind wir durch mit den Teams für diese Woche. Was wir jetzt gegen Ende gerne noch machen würden, auch wenn wir schon mit ein paar Minuten überzogen haben im Vergleich zu den letzten Pods, würden trotzdem gerne am Ende des Pods nochmal Danke sagen. Und zwar vor allem an die Basket, die Basketballfans unter euch, die in Deutschland auch ab und zu noch Zeitung lesen, anstatt nur im Internet zu surfen, werden das Basketmagazin kennen. Die haben uns auf ihrer Facebook-Seite gefeatured, wo wir schon ein bisschen stolz drauf sind, dass so ein Magazin tatsächlich auf uns aufmerksam geworden sind. Haben ihren Fans auf ihrer Seite gesagt, dass sie doch mal bei uns reinhören sollen. Riesen Dankeschön dafür, hat uns stolz gemacht. Mülheim Strangers haben uns ebenfalls auf ihrer Seite gefeatured, auch ein großes Dankeschön dafür. Und natürlich an das Crossover-Forum, mit dem wir schon in den letzten Wochen immer mal wieder in Kontakt stehen. Viele von euch, die vielleicht in dem Forum aktiv sind, werden da auch schon auf uns aufmerksam geworden sein. Vielen Dank für das Feedback und ja, lasst das nicht abreißen, in welche Richtung auch immer, ob ihr uns sagt, dass wir Quatsch erzählen oder ob wir irgendwas verbessern müssen, was Technik oder sonst was angeht, sind wir auf jeden Fall sehr dankbar für. Ja, danke an euch. Auch vielleicht nochmal danke an Armin für das Technik-Hookup. Ihr habt es vielleicht akustisch mitbekommen, dass wir ein bisschen upgegradet haben, was die Technik betrifft. Ich hoffe, die Qualität ist also auch dementsprechend ein bisschen besser. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, nächstes Mal geht's weiter mit der Pacific, unter anderem mit den Clippers und den Splash Brothers. Es wird bald wieder einen Artikel in der Real Talk Section geben, insofern haltet die Augen offen auch auf der Webseite fromdowntown.de. Vergesst das Voting nicht, was auf unserer Seite ist. Ihr könnt nach wie vor was gewinnen bis zum Saisonstart und dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder. From Downtown. Reingehauen.